Wir alle leben in diesem Land, das für manchen gar nicht zählt. Denn in diesem, unserem schönen Land, regiert nur Hass und Geld. Doch mancher meint, so wie das sei, so sei das gar nicht schlecht. Man lebt doch recht gemütlich hier und alles sei so recht. Doch fragt man dann nun, sag einmal, wie sieht es denn ihr aus? In 20 Jahren in unserem deutschen Land. Gedenk einmal, was dann geschieht mit Frau und Kind und Haus. Zerrissen dann das goldene Gewand. So sieht man einen ganz fragend an und sagt ihm dann dabei, du meinst, dass es nicht alles bleibt, wie es nun eben sei. Du meinst, dass man mir nehmen kann den Arbeitsplatz, das Heim, den Wohlstand und die Freiheit gar, das darf doch gar nicht sein. Und die Idee, die ward geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und ein Kampf, der soll beginnen, der ein Leben fordern sollt, um das Böse zu verhindern, welches man doch niemals wollt. Nationalisten werden geboren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. Die Idee, die ward geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und im Jahre 64, da schloss man sich zusammen, für das deutsche Volk die Freiheit zu stehen wie ein Mann, dem Systemkampf anzusagen, das war schon damals schwer. Man erkannte ihre Lügen und erkannte noch vieles mehr, denn wo Freiheit nicht wirklich ist und nur zum Scheine steht, womit List den Bürgermann betrügt, wo Wachstum und Profite das Leben nur bewegt und sich sonst demokratisch nur belügt. Da stand man auf, da ließ man sich selber auch nicht ruhen, da ging's um unser deutsches Land und nicht den eigenen Lohn. Die Reihen fest geschlossen, man wusst, worum es ging, gegen Feinde sich zu rüsten und diese waren schon links. Die Partei, die ward geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und ein Kampf, der soll beginnen, der ein Leben fordern sollt, um das Böse zu verhindern, welches man doch niemals wollt. Nationalisten werden geboren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. Die Partei, die ward geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und in unserer heutigen Technikzeit, da alles ja so gut, setzt man Lumpen auf uns an und schweigt uns gänzlich tot. Gegen die Nation macht man den Mobmobil und hetzt ihn auf uns los. Öffentlich zeigt man auf uns und gibt uns dann den Stoß. Ach, wie arm sind doch die Menschen, die verantwortlich dafür nicht begreifen, was sie doch letztlich sind. Marionetten in der Hand der dunklen Mächte nur, die man heuchelnd überall auf Erden findet. Ich dank für solche Herren und ihre Zukunftszeit, die uns zu Techniksklaven zu machen sind bereit. Die Rassen zu vermischen, dass man den Menschen nicht mehr sieht. Davon kann ich als Deutscher euch singen unser Lied. Und in den Kampf sind wir geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und ein Kampf, der soll beginnen, der ein Leben fordern sollt, um das Böse zu verhindern, welches man noch niemals wollt. Nationalisten werden geboren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. In den Kampf sind wir geboren und der Weg, der war gestellt, für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk.